Kann man überhaupt zu jung sein für Sex? Was ist deine Meinung? Was ist das? Kann man überhaupt zu jung sein für Sex? Ja, wie gesagt, eigentlich nicht. Wenn man also, ich bezweifle zwar, dass es geht in so einem jungen Alter, aber wenn man selbst bereit ist und wenn man das will und wenn man das mit dem Partner dann halt praktizieren möchte und so und das also nicht aus irgendwelchen anderen Gründen raus, sondern einfach nur, wenn man sich halt bereit dafür fühlt, dann finde ich das in Ordnung. Also du meinst, dass es auf jeden Fall letztendlich nur eine Sache der inneren Einstellung genau. ist? Genau. Mhm. Also, und das kann ich mir aber, wie gesagt, bei so jungen Menschen nicht sehr gut vorstellen. Bin ich also, weil ich auch selber, also das kann ich auf mich beziehen, aber weil ich auch selber halt nicht solche Erfahrungen hatte. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf. Jo. Und lass dir Zeit. Ich finde diese Position, die du hast, gut und richtig. Und lass dich bloß nicht unter Druck setzen. Ja, okay. Alexander, alles Gute. Ja, sehr auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt grüße ich euch auch ganz herzlich. Die Fernsehzuschauer. Unser Thema heute Nacht heißt zu jung für Sex? Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Wir haben hier schon ein bisschen angefangen zu diskutieren und zu unterhalten im Radio. Die erste Liebe. Ich frage euch, was glaubt ihr? Kann man überhaupt zu jung sein für Sex? Ab wann sollten die Mädels die Pille nehmen dürfen? Ab wann sollten Eltern sagen, okay, wenn sie das will, wenn sie auch 12 vielleicht erst ist oder 13, ich gebe grünes Licht? Oder sollte man sagen, nein, also 16 Jahre ist das Mindestalter, vorher sollte nichts laufen? Das sind meine Fragen an euch und ich würde gerne mit euch auch reden über eure erste Liebe, eure erste große Liebe und eure ersten sexuellen Erfahrungen. Ihr erreicht mich wie immer unter 0130 29 11 oder per Fax unter 0130 11 51 22. Und jetzt geht's weiter mit der Jessica und die ist 21 Jahre alt. Ja, hallo. Jessica, hi. Ja, hallo Jürgen. Ja, zu jung für Sex, die erste Liebe. Ja, also ich bin werde jetzt 22 Jahre alt und bin mit meinem Freund jetzt seit 6 Jahren zusammen. Und ja, war 15, ja 18, ja, und das ist meine erste große Liebe und mit der bin ich halt auch noch zusammen. Mhm. Und wir haben auch eine kleine Tochter von 2 Jahren. Mhm. Ja, und wir sind überglücklich und ja. Die erste große Liebe hat dann gleich so reingeschlagen. Ja, genau. Hätte ich auch nicht dran gedacht. Also er auch nicht. Ich dachte immer so, oh, vielleicht, wenn ich 20, 25 bin, dann treffe ich vielleicht mal einen. Mhm. Aber nee, damals mit 15 Jahren habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Und zwar von Anfang an die erste große Liebe. Es gibt also in deinem Leben überhaupt keinen anderen Mann? Du hast keine andere Erfahrung gemacht? Doch, einmal. Bin einmal fremdgegangen, was ich auch sehr bereut habe. Aber im Nachhinein nicht, weil ich so jetzt ganz genau sagen kann, es ist er und wird es auch immer bleiben. Wie ist es damals, wie alt warst du da, als du fremdgegangen bist? Ich muss mal überlegen, ich glaube 18 oder 19. Mhm. Wie ist es damals dazu gekommen? Ich bin in Urlaub gefahren und ich kannte den schon und das war irgendwie so, ja, ich dachte, ich kenne den, ist vielleicht ganz gut, so kann ich es einmal ausprobieren. Mhm. Hab's dann gemacht, hab's auch total bereut. Mhm. Aber ja, so war ich mir wenigstens sicher, ja, dass ich mit meinem Freund immer zusammenbleiben will und weiß auch, dass das Beste und das ist das Schönste, ja. Weil immer alle anderen gesagt haben, ach, du wirst sowieso irgendwann später mit dem auseinandergehen, weil irgendwann fehlt dir vielleicht was oder der kann dir nicht das geben, was du brauchst. Mhm. Ja, und das wusste ich halt dann. Das war mir dann bestätigt. Und diese Sorge hast du heute auch nicht, dass du denkst, oh Gott, letztendlich ist es doch nur eine oder anderthalb Erfahrungen. Nee. Vielleicht in 5, 6 Jahren langweile ich mich zu Tode und möchte auch mal andere Männer kennenlernen. Nee, weil es wird immer besser. Es wird immer besser. Ja, der Sex wird immer toller, seit meine Tochter da ist. Es wird auch immer intensiver. Mit 15 Jahren kennengelernt. Ja. Wann hattet ihr denn dann eure erste sexuelle Erfahrung? Nach 4 Monaten. Nach 4 Monaten. Ja, am 21. April. Wir haben uns am 4. Januar kennengelernt und am 21. April sind wir ins Bett gegangen. Da ist es passiert. Von wem ist das eher ausgegangen damals? Von mir eigentlich. Also wir haben nach einem Monat das schon mal ausprobiert, aber ja, da klappt es halt nicht, weil, mein Gott, da war ich auch noch so jung und ja, halt auch wahrscheinlich verkrampft und aufgeregt und nee, und er hat gesagt, also er wartet so lange, wie ich will und ja, es kam eigentlich von mir. Also ich wollte das dann auch unbedingt, weil alle meine Freundinnen, die hatten damals auch schon mit einem Jungen geschlafen und man hat dann doch irgendwie wahrscheinlich so einen Druck irgendwie, ja. Dummerweise, ja. Ja, leider, genau, ja. Wie hast du damals das Thema Verhütung behandelt? Wir haben mit Kondomen verhüten, was wir auch immer noch machen, also die Pille wollte ich nie nehmen, weil ich Neurodermitis habe. Ja. Und ich wollte es auch einfach nicht, weil ich dachte, nee, weil meine Freundinnen, die wurden dann auch alle immer fetter und fetter von ihrer Pille. Hast du, Jessica, damals mit deinen Eltern darüber gesprochen? Ja, eigentlich schon. Also man redet natürlich auch viel mit Freunden darüber, aber ich konnte auch immer gut mit meinen Eltern darüber reden. Aber brauchte ich eigentlich immer nicht, weil ich viel durch Bravo und so auch... Jetzt hast du ein Kind. Ja. Und du bist eine sehr junge Mutter. Ja. Ihr seid sehr junge Eltern. Und es wird gar nicht lange dauern, dann wirst du früh die gleiche Frage gestellt werden. Ja. Gestellt sein, wahrscheinlich. Ja, genau. Was denkst du denn, wann ein Jugendlicher, ein Jugendlicher, das Recht hat auf Sexualität mit einer anderen Person? Ja, also ich glaube, das kann ich ganz gut beantworten, weil ich habe selber eine Schwester, die wird jetzt 16. Mhm. Und das ist natürlich schon ganz komisch, weil ich habe auch schon irgendwie so, ja, auch ein Muttergefühl für sie. Das ist ganz komisch, kann ich nicht beschreiben, aber es ist ähnlich, denke ich mal, wie bei meiner Tochter. Und das ist schon komisch irgendwie, wenn sie dann sagt, oh ja, ich bin verliebt und will vielleicht auch irgendwann mit einem Jungen ins Bett. Das ist schon komisch. Wobei 16 ist ja schon, das ist ein ordentliches Alter. Nee, ist in Ordnung. Ich denke aber, das hängt davon ab, wie reif man ist. Du könntest dir durchaus vorstellen, wenn ein Mädchen oder ein Junge mit 13 den Eindruck macht, dass er schon die Reife hat und er möchte gerne die Erfahrung machen, dann würdest du als Mutter auch sagen, okay, mir ist lieber, ich weiß darüber Bescheid, genau. Und rede mit mir darüber, als dass du es heimlich machst. Also ich würde es auch in meinem Haus erlauben, weil ich denke, es hat keinen Zweck, wenn sie das dann irgendwann irgendwo heimlich macht und ich das nicht erfahre und sie dann vielleicht schwanger wird oder was weiß ich, irgendeine Krankheit mitschleppt. Also ich würde ihr das auch sicherlich schon mit 11 oder 12 erlauben, vielleicht nicht gerade besonders glücklich sein darüber, aber ich denke, wenn sie die Reife zeigt und ich das auch merke, dann würde ich es auch erlauben, weil ich auch viel reifer war, als ich jetzt zum Beispiel das bei meiner Schwester sehe. Wichtig ist, glaube ich, und da kannst du ja nun gut darauf hinarbeiten, dass da ein gutes Vertrauensverhältnis ist zwischen den Kiddies, die da aufwachsen, und den Eltern. Ne? Ja, genau. Und dass gerade dieses Thema immer halt auch, dass es kein Tabuthema ist. Ne? Ja, genau. Ich habe halt auch noch viele kleine Geschwister und sehe das halt da auch immer und daher, denke ich mal, bin ich da ganz gut mit drin, sodass ich da nicht jetzt irgendwie ins kalte Wasser springen muss. Das ist dann ganz schön. Jessica, ich danke für deinen Anruf. Ja, und danke. Dir und der Familie alles Gute. Ja, euch auch. Danke, tschüss. Okay, ciao. Der Tom ist dran und der ist 16. Ja, hallo Domian. Hallo Tom. Ich habe kein so besonders gutes Erlebnis gehabt. Mein erstes sexuelles Erlebnis. Ja, erzähl mal. Ich habe vor einem halben Jahr mein erstes sexuelles Erlebnis gehabt. Und das mit einem Mann. Und der war 29 oder 28 oder so. Und den habe ich so anonym getroffen. Also der war, den habe ich angerufen über eine Telefonnummer. Wie angerufen? Du hast irgendeinen Mann angerufen? Ja, nee, ich hab den über eine Telefonline kennengelernt. Und dann habe ich da angerufen und habe mich mit dem verabredet irgendwo. Wusste der schon, dass du so jung noch bist? Hast du das am Telefon gesagt? Ja, das wusste der. Und dann haben wir uns dann halt da getroffen und so. Und ich wusste natürlich nicht, wie sieht der jetzt aus? Sieht der jetzt gut aus oder halt nicht? Und dann habe ich mich mit dem getroffen. Und das war nicht so besonders toll, weil der sah nicht besonders gut aus. Und war nicht so der Renner. Wo, in welchem Rahmen hast du dich hier mit ihm getroffen? Ja, es war so, wir haben uns verabredet irgendwo und er hat mich dann mit dem Auto abgeholt. Und wo seid ihr hingefahren? Wir sind dann zu dem gefahren. Ja. Und dann war es denn dann auch schon klar, dass es dann zum Sex kommen würde? Ja, nee, zuerst nicht. War dann so, dann, ja, was machen wir, fahren wir zu mir oder gehen wir irgendwo hin trinken oder so. Ja, und dann sind wir halt zu ihm gefahren und ja, es war dann sind wir dann zu ihm gegangen, haben dann was getrunken und so. Ja, und dann haben wir dann angefangen. Also dein erster Eindruck von ihm war nicht sehr gut. Nee. Er hat dir nicht gut gefallen und er war auch nicht so sehr sympathisch. Ja. Wie hat er das denn forciert dann, als ihr gemeinsam in seiner Wohnung wart? Oder warst du dann irgendwie so drauf, dass du dachtest, ah, jetzt mach ich's mal, egal, wenn er auch nicht so der Knaller ist? Nee, also er war derjenige, der angefangen hat und ich war auch nicht so stark, dass ich sagen konnte, nee, jetzt lass mal oder so. Oder? Eigentlich, also von deinem Herzen her hättest du es nicht machen wollen. Richtig, ja. Aber du hast dich dann mit reinziehen lassen, sage ich mal so. War es ein vorsichtiger Sex oder ein richtiger, also war es auch ein Analsex schon? Nee, es war vorsichtiger. Vorsichtiger Sex. Ja. Und es hat dir überhaupt nicht gefallen, oder? Nö, also es hat mir nicht gefallen. Nee, eigentlich nicht. Und wie ging das dann, als ihr dann fertig wart? Dann bist du direkt abgehauen, oder? Nee, also es ist dann schon so gewesen, dass dass es dann für mich und für ihn hat es nichts gebracht. Und dann sind wir dann wieder gefahren. Er hat dann zwar gesagt, ja, das muss man mal wiedersehen oder so, aber das habe ich dann auch nicht gemacht. Tom, wusstest du denn eigentlich am Telefon vorher auch, dass er schon doch erheblich älter ist als du? Ja. Ja. Da wusstest du auch. Warum hast du dich denn dann überhaupt da so drauf eingelassen? Ja, ich habe das dann erst am Telefon gemerkt und dann habe ich gedacht, ja, er hatte sich dann älter angehört, aber dass er dann wirklich so viel älter ist, das hat man dann erst dann gesehen. Mhm. Also der angenehmere Weg wäre vielleicht gewesen, wenn du so auf die Suche gegangen wärst nach Gleichaltrigen, also Leute, Jungs in deinem Alter. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so einfach. Ne? Lebst du auf dem Land irgendwo? Ja, also ich wohne zwar schon in der Stadt, aber es ist trotzdem nicht so ganz einfach. Seit wann weißt du oder bist du dir sicher, dass du schwul bist? Also ich bin nicht, auf jeden Fall bin ich nicht schwul. Also es ist so, dass ich also wahrscheinlich bisexuell bin. Wobei ich jetzt nach dem Erlebnis wahrscheinlich eher zum Heterosexuellen tendiere. Also es ist ein Erlebnis wird's nicht aus, wird dich da nicht umpolen, nee, glaube ich. Richtig. Aber es schreckt dann erstmal zurück, ne? Ist auch klar. Nee, ich habe natürlich auch schon Erfahrung mit weiblichen mit Freundinnen und so und das, auch sexuelle Erfahrung? Ja. Das auch. Ja, also das war schon wesentlich angenehmer. Und Wie soll es jetzt weitergehen? Bist du jetzt erstmal von der schwulen Schiene weg? Oder? Ja, wahrscheinlich. Erstmal ja. Mhm. Ja. Und auch schon irgendjemanden so im Visier oder eine Frau? Ja, habe ich schon. Ja. Ich würde dich gerne fragen, du bist ja auch noch sehr jung, 16 Jahre alt. Wann hast du denn zum ersten Mal bei dir so bemerkt, dass du Lust auf Sexualität hast? Das war sehr früh. Nämlich? Ich würde sagen, so schon mit 11 oder 12 Jahren. Vielleicht auch noch früher, aber das weiß ich nicht mehr so genau. Also so da fing das an. Und wie bist du damals damit umgegangen? Hat dich das irritiert? Es war zuerst ein bisschen, es war so ein Überraschungseffekt. Und danach war das so eine Gewöhnungssache und dann war es dann auf einmal klar, weil dann hat man das dann erklärt bekommen in der Schule und zu Hause und so und dann ging das. Also ich kann sagen, dass das bei mir auch sehr früh angefangen hat. Das war also sehr früh. Ich datiere das so ungefähr so auf das Alter 7, 8 Jahre. Früh. Ja, sehr früh. Dass da, es war fast im zweiten Schuljahr, wenn ich ganz genau zurückdenke, wo ein sexuelles Interesse aufkam und wo das einfach ein Thema war, wo das präsent war. Das ist interessant, ne? Dass also man wirklich ganz junge, dass Kinder dieses halt wirklich auch schon im Kopf haben. Ja. Lieber Tom, ich wünsche dir bei deiner Identitätsfindung, das wird sicher noch eine ganze Weile dauern, ja. Alles Gute. Und ob es nur ein Mann wird oder eine Frau, ich wünsche dir eine große, tolle Liebe demnächst. Danke, Domian. Tschüss. Okay, tschüss, ciao, Tom. Ja. Nadine ist 25 Jahre alt. Ja, hallo Domian, hier spricht Nadine. Ich wollte gerade noch mal sagen, Nadine, du musst bitte dein Fernseher oder das Radio ganz runterdrehen. Ja, ich gehe mal in ein anderes Zimmer, weil meine Freundin will das gerne mitkriegen. Okay, dann geh in ein anderes Zimmer, ja. Und zwar, dass es ja meistens immer heißt, dass die Männer eigentlich eher älter sind und die Frauen eher jünger. Und bei mir ist es genau andersrum. Ich bin 25 und habe irgendwie einen Freund, der ist 15. Und wir verstehen uns total super. Nur das Problem dabei ist, die Eltern von ihm sind total dagegen und machen mir zu sagen, das Leben zur Hölle. Bist du denn die erste wirkliche Liebe oder große Liebe für deinen Freund? Ja, ich denke schon. Also er hatte schon mal ein Mädchen gekannt von der Ostsee, aber das war nicht so richtig irgendwie was Wahres. Ja, ich denke schon, dass ich die erste große Liebe für ihn bin. Hat er denn mit dir auch die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht? Ja, auf jeden Fall. Das auch. Und mir macht das ehrlich gesagt Spaß, muss ich sagen, so einen Jungen mal in das Sexualleben reinzubringen. Du bist die Meisterin. Weil bisher hab ich das immer anders erlebt. Ja. Und mir macht das Spaß. Aber ist es nicht auch unter Umständen ein bisschen langweilig, wenn man mit jemandem zusammen ist, der doch in einer ganz anderen Lebensphase ist und ganz andere Interessen hat? Nee, absolut nicht. Also intelligenzmäßig ist er vollkommen auf meinem Niveau, würde ich sagen. So, wir verstehen uns gut, können uns gut unterhalten. Und ich genieße das halt eigentlich so, dass ich ihm das zeigen kann. Ja, ja. So. Wo habt ihr euch denn kennengelernt und wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns im Krankenhaus kennengelernt. Im Krankenhaus? Ganz komisch. Ich lag im Krankenhaus, weil ich einen Unfall hatte, irgendwie Bein gebrochen bei einem Autounfall. Und er hat da ein Praktikum gemacht, weil er irgendwie Krankenpfleger lernt. Und dann hat er mich gepflegt, hat Frühstück gebracht und so. Und dann haben wir uns so kennengelernt. Und dann wurde daraus halt nachher auch mehr. Also wir sind zuerst ins Kino mal gegangen. Und dann war ich bei ihm zu Hause und dann haben wir was gespielt und dann kam das halt so. Dann ging's los. Ja. Die Eltern von ihm sind dagegen, sagst du? Also ich wollte eigentlich nicht sagen, die Eltern, hauptsächlich ist das die Oma. Die Oma? Die den tierischen Stress macht. Aha. Also, und die ist wirklich tyrannisch veranlagt. Die kommt ins Zimmer rein irgendwie und zieht mich da raus, schmeißt meine Klamotten auf die Erde in den Flur und sagt, hau jetzt ab irgendwie, du verdirbst meinen Enkel. Mhm. Und die Eltern sind dann doch eher toleranter? Die Eltern haben das eigentlich noch nicht so richtig mitbekommen, weil die meistens nicht zu Hause sind. Die Mutter ist meistens auf Geschäftsreise und der Vater irgendwie im Dienst. Mhm. Und die Oma ist halt jeden Tag zu Hause und versorgt da den Haushalt. Und wie reagiert denn dein Freund denn darauf, wenn die Oma da sehr massiv zwischen euch geht? Ja, der kann sich eigentlich gar nicht richtig dagegen wehren. Also der untersteht er eigentlich auch. Mhm. Wie ist es bei deinen Eltern, in deinem oder in deinem Umfeld also auch? Also meine Eltern, zu denen habe ich lange keinen Kontakt mehr. Mhm. Ich wohne alleine schon seit 7 Jahren oder so. Mhm. Die wissen das zwar, aber die tolerieren das vollkommen. Mhm. Und so deine Freundinnen oder Freunde, das ist ja auch ungewöhnlich, wenn man dann so einen ganz jungen Freund hat. Rümpfen die nicht vielleicht ein bisschen die Nase? Nö, auch nicht. Also meine beste Freundin, ich denke immer so, Freunde sollen gezählt sein. So besser ein paar gute Freunde als wenige und die verstehen das. Und von anderen, naja, da gebe ich das meistens eigentlich nicht zu. Also dann sage ich meistens, ja, ist ein Bekannter oder der kleine Bruder oder so. Also er wirkt äußerlich auch gar nicht sehr viel älter. Nee. Nee, aber gerade das ist ja, was mich fasziniert an ihm auch. Was dich halt. Das Unschuldige. Ja. Mhm. Du magst wahrscheinlich auch gerne bemuttern, ne? Kann das sein? Bemuttern? Oder? Nö, das nee? Eigentlich überhaupt das nicht. Das ist mehr so auf der sexuellen Basis, dass ich ihm da alles zeigen möchte. Du willst und ihn das richtig, macht mir dann Spaß. Du willst ihn einführen, ne? Du bist die Meisterin und du willst ihn so richtig zur Blüte bringen, ne? Sagen wir so. Ja, sozusagen. Und wenn ich das dann sehe, so dass ich es geschafft habe, dann finde ich das richtig gut. Ja. Dann ist das eine Bestätigung. Gibt es denn im Alltagsleben nicht manchmal auch Probleme, dass ihr beispielsweise nicht zusammen in den Disco kommt, weil er da nicht rein darf? Ja, ja. Das gibt's auch, aber wir haben uns jetzt geeinigt. Wir gehen meistens irgendwie in Kneipen bis 12, weil bis dahin darf er ja und dann gehen sie zu mir nach Hause meistens. Mhm. Und er sagt dann, er schläft bei einem Freund. Mhm. Meinst du, dass diese Beziehung eine Perspektive hat? Oder könnte es sein, dass nach einer gewissen Zeit es für dich, ich sag's jetzt mal ein bisschen böse, die Sache ausgelutscht ist? Und nee, also ich hoffe das echt irgendwie von vollem Herzen, dass das noch lange dauert. Mhm. Mhm. Mhm. Könntest du denn dir auch vorstellen, du bist ja schon altersmäßig sehr weit runtergegangen, auf 15 Jahre. Ja. Könnte es auch ein 14-Jähriger sein? Das kommt, glaube ich, ganz auf die Person an. Mhm. Also das kann ich so nicht sagen. Also dich überzeugt auch schon so der Charakter und auch die Intelligenz, wie du gerade hast. Ja, also ich denke, für sein Alter ist er eigentlich ziemlich weit. Ja. Und ja, ich denke schon. Also das ist jetzt für deinen Freund eine sehr ungewöhnliche erste Liebe und er profitierte offenbar ja auch. Ja, denke ich auf jeden Fall. Ja, und nur das Problem daran ist ja halt, dass irgendwie wir beide Angst haben durch die Oma, weil die zerrt mich dann immer in die Waschküche so und sagt, ich muss glaube ich mal mit dir reden und guck dir das doch mal an, du verdirbst dir meinen Enkel und keine Ahnung. Wie geht denn das dann? Dann könnt ihr euch ja eigentlich nur auf neutralem Boden treffen oder eben bei dir, ne? Ja eben, und das ist halt schwer, weil er muss auch immer noch sagen, wann er nach Hause kommt und so weiter, halt diese blöden Konventionen eines 15-Jährigen. Mhm. Also eine komplizierte Liebe. Mhm. Aber du willst am Ball bleiben und du liebst ihn sehr und er liebt dich auch. Hoffe ich, ja. Wieso hoffst du das? Bist du dir nicht sicher? Nee, also dass das noch weiter... Dass es noch weitergeht, ja. Alles Gute, Nadine. Ja, danke. Tschüss. Ciao. 1.34 Uhr und 4 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Sieben Sekunden, hier ist 1 Live, hier ist das WDR Fernsehen, hier ist Domian und unser Thema heute Nacht heißt zu jung für Sex, Fragezeichen, Ausrufungszeichen, die erste Liebe. Bis wann ist man eurer Auffassung nach zu jung für Sex? Oder hat man letztendlich das Recht immer auf eine Sexualität? Ob man 6 Jahre alt ist oder 7 Jahre oder 40, 80, 90? Was meint ihr, was ist verantwortungsbewusst, so von Seiten der Eltern? Wann sollten Eltern sagen, okay, ich bin dafür, dass meine Tochter die Pille bekommt? Was ist eure Auffassung? Welche Jahreszahl oder Alterszahl würdet ihr da nennen? Und wie waren eure ersten sexuellen Erfahrungen, die erste ganz große Liebe? Erzählt's mir, wenn ihr Lust habt. 0130 2911, Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Es geht weiter mit Mike, 21 Jahre alt. Hallo Mike. Hallo Julian. Ja, zu dem Thema hast du dich gemeldet. Ja, ich habe mich gemeldet. Und zwar, mir geht es darum, dass ich finde, dass die meisten Leute eigentlich viel zu jung für Sex sind. Das heißt, dass es in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich ziemlich hoch gepusht ist. Das heißt, dass viele Leute nicht gedrängt werden durch die ganzen Zeitungen, durch die Medien und so. Obwohl wir gerade zwei Beispiele gehört haben, am Anfang von Jenny und von Marcel, 15, 16 Jahre, die gesagt haben, wir wollen uns Zeit lassen und lassen uns nicht unter Druck setzen. Der Alexander, der war 17, der hat das auch gesagt. Ja, natürlich, aber ich finde, das ist eigentlich mehr so in der Kindheit schon anstrengend, weißt du? Wenn du dir überlegst, wenn du heute schon an einer Bushaltestelle stehst und die ganzen Werbung die anguckst, die ganzen Frauen oben ohne, teilweise oben ohne, dass die Kinder nicht, ich weiß, was heißt Kinder oder die Jugendlichen, dass ja nicht viel mehr, dass es nicht von innen kommt, dass es eigentlich der Trieb ist, der sie eigentlich dazu verleitet, also in jungen Jahren sich darauf einzulassen, auf diese ganze Sache halt. Du bist ja nur auch noch nicht so steinalt, ne? Steinalt bin ich nicht. 21, wie war das denn bei dir? Wann fing es denn bei dir an? Also ich muss sagen, das erste Mal, das war nicht das Beste. Ich würde sagen, da war ich so um 14, 15 Jahre alt. Also auch jung, ne? Aber ich würde heute sagen, dass das echt ein Fehler war. Wie ist es damals dazu gekommen? Ja, ich war auf so eine, wie heißt es? Ich war halt in Ferien, so im Urlaub, und da war es halt auf so einem Schiff, und da kam es halt eins zum anderen. Wir waren halt, ich war auf der Überreise von Italien nach Griechenland, waren auf dem Schiff gewesen. Ja, und dann habe ich halt ein nettes Mädel kennengelernt und dann kam es halt dazu. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, ich würde sagen, schon beeinflusst. Allein, was heute auf Schulhöfen abgeht, so mit Freunden und so, wenn man sich überlegt, also das Wichtigste ist ja, bist mit der zusammen schon mal mit der geschlafen und so. Ich finde, dass auch viele Leute also sehr viel Wert drauf legen. Also diese zwischenmenschliche, also klar, ist sehr weit fehlt so bei einer Beziehung. Ich glaube, deine Einschätzung stimmt. Andererseits mache ich aber auch die Erfahrung hier in der Sendung, dass ich immer wieder auch von ganz jungen Leuten höre, die da sehr differenziert rangehen, die da sagen, wir kriegen das verständlich, wir werden zugeballert mit den ganzen Sachen, aber wir selbst gehen unseren eigenen Weg und machen es erst dann, wenn wir es wirklich für richtig halten. Ja, gibt's auch, ne, die Seite. Das gibt's auch, aber ich weiß nicht, also viele behaupten das von sich selber. Vielen glaube ich auch gerne, aber ich glaube, das ist auch ein sehr hoher Prozentteil von den Leuten ist auch, ich meine, die wissen gar nicht, dass sie ja nicht von den jungen Jahren, ich sag mal, 6, 7, 8, wenn man ein bisschen länger aufbleibt heutzutage, wenn man sich alleine überlegt, diese ganzen Sexnummern, die man zugeworfen kriegt. Mike, jetzt, ich frage dich, wenn du, nehmen wir mal an, du bist in ein paar Jahren verheiratet und bist Vater. Ja. Und du hast ein Mädchen und die kommt irgendwann mit 12 Jahren an und sagt dir, Papa, ich habe einen Freund, ich möchte mit dem schlafen und möchte die Pille haben. Ja, weißt du, dann würde ich, glaube ich, meiner Tochter gut so zureden, ob sie es auch, also wie es erstmal dazu kommt, dass sie überhaupt dieses Verlangen hat. Und ich sag mal mir erstmal den Burschen, dann gucken, ob es der richtige ist, weil ich bin auch der Meinung, dass also es schon wichtig ist, wenn man ins Bett geht. Also du würdest da eher auf jeden Fall eher ein bisschen bremsend. Also ich wäre eher der konservative Typ. Der konservative Typ, ja. Wie sieht's im Moment aus? Bist du in guten Händen? Ich bin in den besten Händen. In den besten Händen. Eine gute Freundin, eine tolle Frau. Die beste. Die beste, die es überhaupt gibt. Ja, klar. Auf dass ihr lange zusammen bleibt. Alles klar. Alles Gute. Okay, danke sehr. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich Thülay, stimmt das? Ja, hallo. Ist das richtig ausgesprochen? Ja. Hallo Thülay, 21. Hallo. Richtig, ja. Zu jung für Sex? Ich hatte noch nie Sex. Du hattest noch nie Sex? Nee. Ja. Ich muss dir das mal erzählen, das ist ganz komisch. Ja. Also, ich kenne jetzt seit 6 Monaten, habe ich einen Bekannten, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Ich komme aus einer türkischen Familie. Das habe ich mir gedacht, aufgrund des Namens. Ja. Ja. Und bei uns ist Sex tabu, sowas gibt es nicht. Also, ganz krass ausgedrückt. Man spricht auch gar nicht drüber. Nee. Periode, um Gottes Willen, der Vater darf das nicht wissen, der Bruder darf das nicht wissen. Immer schön diskret halten, dass es keiner mitkriegt. Sprichst du denn mit deiner Mutter darüber einigermaßen offen oder auch nicht mal mit der Mutter? Nee. Auch nicht. Also eigentlich nicht. Zwar sind wir dann manchmal so frech und sagen was und dann heißt es aber, bist du ruhig oder so. Ne? Ich habe noch nie meinen Eltern über irgendeine Beziehungsgeschichte gesprochen, geschweige denn, ich durfte keinen Freund haben, gar nicht. Hast du deine Eltern schon mal nackt gesehen? Nein. Nein. Doch, meine Mutter schon mal, aber sonst nicht. Bist du aufgeklärt worden von deinen Eltern? Nein. Und wie hast du es dir dann angeeignet? Über Zeitungen, Medien oder wie? Ja, in der Schule lernt man ja das erste Mal was über Sex. Ansonsten hört man das ja nur noch von Freunden, wenn die einen Freund haben und bla bla bla. Und ich habe halt oft, ich bin 21 und hatte bisher 2 kurze Beziehungen gehabt. Und den Bekannten, den ich jetzt kennengelernt habe, den liebe ich. Das den, ist ein halb Italiener, du? Halb Deutscher. Ja. 27 Jahre alt. Und wo ich halt ausgezogen bin von zu Hause, ich wohne mittlerweile alleine seit 6 Monaten, der hat mich wirklich seelisch unterstützt, kann man sagen. Ja, ja. Also der stand wirklich zu meiner Seite. Und hat dich auch nicht unter Druck gesetzt? Nee, überhaupt nicht. Also um Gottes Willen, also in den ersten 2 Monaten haben wir sogar nur noch über Beziehungen geredet. Aber dann komischerweise, Domian, wo ich dann alleine wohnte, ja, hat er mir so ein bisschen Rücken zugewendet, hat halt härter mit mir gesprochen oder auch dann offener über Sex und alles. Ne? Hat dir das letztendlich gefallen sogar? Ja, also mir hat es gefallen. Und geholfen auch wahrscheinlich, ne? Ja, so aus also der Isolation. Ich bin auch offener geworden. Also du hättest mich vor 6 Monaten, also da, wenn man neben mir, wenn ein Typ neben mir über Sex geredet hätte oder irgendwie, boah, ist die geil, die Alte oder irgendwas, ich hätte ihm eine reingeknallt. Einfach nur anstandshalber. Weißt du, ich habe gelernt, wie man sich vor Männern verhält, der Anstand, sag ich jetzt mal. Ich bin jetzt viel offener, viel also froh eigentlich. Also jetzt steht wahrscheinlich die erste sexuelle Erfahrung bald an, ne? Ich glaube schon, ja. Bist du gespannt? Sag natürlich. So, ja, schon. Ich sag mal, der Reiz ist da bei mir. Aber für ihn, glaube ich, ist es mehr so ein Erfolgserlebnis, mit einer Jungfrau zu schlafen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und ich hab ihn auch gefragt, was will er mit einer Anfängerin, habe ich gesagt. Und ich habe zu ihm gesagt, du kannst auch jede Frau haben. Und sagt er ist dann auch manchmal dreist und ziemlich locker, ich hatte schon alle und bla bla bla und weiß ich nicht. Er wird dich lieben und dann ist es egal, ob jemand deine Anfängerin ist oder nicht. Ja, aber ich habe halt auch Angst davor, wie das halt überhaupt ist und wie es danach sein wird, weil ich schätze unseren Kontakt sehr. Du darfst bloß nicht die Erwartungen zu hoch schrauben. Es kann durchaus sein, dass das erste Mal gar nicht so der Knaller ist, der Bringer. Ist bei den meisten Leuten nicht so. Und Übung macht den Meister, ne? Das ist erst, wenn es sich so ein bisschen, wenn man sich auch einspielt aufeinander und wenn man so die Körper kennenlernt und gemeinsame sexuelle Erfahrungen halt macht, dann wird es dann allmählich auch schön. Das erste Mal würde ich gar nicht so hochhängen. Ja, aber die Sache ist die, ich meine, ich möchte halt irgendwo doch eine Beziehung eingehen, aber er halt nicht. Ach, er nicht? Nee, er will ja keine Beziehung. Ich dachte, dass es schon geplant ist, dass ihr richtig zusammen... Nee, wir sind nicht zusammen. Und du würdest dir letztendlich... Er macht es mir auch klar irgendwo... Dass er Sex will, eine Jungfrau haben will. Ja, dass er nur Sex will. Ach so. Ja, das ist natürlich weniger schön. Also schön wäre es natürlich, wenn du jetzt einen tollen Freund hättest, der dich heiß und innig liebt. So hatte ich das gerade auch verstanden. Nee. Und dass ihr jetzt gemeinsam dann in eine Beziehung reingeht, auch mit diesen ersten sexuellen Erfahrungen. Das wäre natürlich schön. Das ist jetzt eine Gewissensentscheidung von dir, ob du mit ihm diese Erfahrung machen möchtest oder ob du noch ein bisschen wartest. Nun ist es auch egal, du kannst auch noch mal ein bisschen warten. Und auf den Mann wartest, den du richtig liebst und der dich richtig liebt. Dann ist es vielleicht schöner. Und er sagt mir halt... du darfst nicht zu viel erwarten, du darfst nicht denken, nur weil ich Jungfrau bin, muss man mich mehr lieben wie andere Frauen, halt in dem Sinne. Und für mich ist das was, ich meine, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt mit einem Mann, ich bin 21, werde 22, das ist das erste Mal, dass ich mit einem Mann und dass er überhaupt offen über Sex geredet habe oder über Gefühle. Tüller, ich würde dich gerne noch fragen, wenn man in so einer traditionell türkischen Familie aufwächst, und diese Verklemmung so mitkriegt, ne? Das ist ja, das kann man ja so sagen. Ja, das kann man sagen. Ist es gerade für dich, die du ich gehe davon aus, dass du in Deutschland geboren bist, nicht sogar ein besonderer Druck, so die deutsche Tradition mitzukriegen, die Mädels, wie die teilweise sehr locker damit umgehen und dann so die eigene Familientradition zu erfahren und zu erleben täglich? Ist das nicht ein besonderer Zwiespalt, in dem man da ständig lebt? Das ist es. Vor allen Dingen, dass ich jetzt überhaupt alleine wohne, das ist etwas, ich musste jetzt 6 Monate damit kämpfen. Hat deine Familie jetzt immer noch ein Auge auf dich? Und ja, zuerst haben sie mir Druck gemacht und gesagt, entweder dein Job oder wir, in dem Sinne. Und halt meine Mutter hatte dann auch was am Herzen und dann sind sie gekommen und haben gesagt, dass ich es schuld wäre und ich müsste nach Hause kommen. Dann bin ich auch wieder zu Hause gewesen und hin und her war das erstmal eine ganze Zeit. Und dann kamen sie mir nur mit Heiraten entgegen und dann wollten 4 Männer was von mir, die ich heiraten sollte, für die ich mich entscheiden sollte. Im Endeffekt bin ich dann wieder gegangen und das ist jetzt das zweite Mal, dass ich gegangen bin. Und das ist jetzt für mich, steht es fest, weil ich habe das Gefühl, wenn ich da geblieben wäre, ich wäre spätestens im Sommer verheiratet. Also du gehst deinen Weg, wenn das auch sehr beschwerlich ist, für wie offen das für die nachwachsende Generation von türkisch-deutschen Menschen, ne, die ganz Jungen, die sich dann halt auch so ein bisschen emanzipieren. Glaubst du denn, dass letztendlich deine Familie dieses jetzt dann doch so akzeptiert und sie dich schon weiter lieben wird, auch deine Mutter und dein Vater? Ich glaube, das bleibt dir nichts anderes übrig, weil ich mich halt in dem Sinne schon abgeseilt habe. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin Teamleiterin. Teamleiterin, also auch eine ganz eigenständige, emanzipierte Frau. Ja. Liebe Thülay, also da ist guter Rat teuer. Ich, so von der Intuition würde ich fast zu dir sagen, warte lieber ab auf den Mann, der dich liebt und den du liebst und geh dann eine Beziehung ein, als jetzt nur in Anführungszeichen so eine Sexnummer zu machen. Ja. Aber ich meine, das ist natürlich dein Bier, ne? Da musst du, aber so, ich würde so vom Gefühl her würde ich sagen, warte noch ein bisschen. Ja, ne? Ich glaube auch. Alles Gute. Danke, Tobias. Tschüss. Tschüss. Andreas ist dran und er ist 20. Ja, hallo. Hallo Andreas. Ah, ich muss ja erstmal gucken, Moment. Hörst du mich? Ja, wunderbar. Also, erstmal eine Geschichte, die schon ein paar Jährchen her ist. Mhm. Da war ich 12 und da hatte ich das erste Mal Sex. Ja, also Sex mehr oder weniger in Anführungszeichen. Mit 12 Jahren? Es war ein Versuch, sagen wir es so. Mit wem? Mit einer Frau. Also ja, nee, mit einem Mädchen. Mit dem Mädchen, Mädchen meines Alters. Frau ist das zu viel gesagt. Ja. Genau. Mhm. Also es ist so gewesen, man ist ja damals immer schon, ich sag mal, so ein bisschen aufgeheizt gewesen. Ich sag mal, wie auch der Vorredner oder wie alle anderen vielleicht auch schon gesagt haben, durch die Bravo und diverse andere Sachen, durch den Biologieunterricht und so weiter und so fort. Und man hat ja da auch immer so seine Späßchen gemacht. Mhm. Und irgendwann, das war halt auch im Sommer gewesen, habe ich da halt gesagt, ich sagte, bin ich am Spielplatz gegangen, dann habe ich da eine Freundin getroffen bei mir aus der Klasse. Ich dachte, komm her. Das war mir so ohne Flachs. Ich sage, lass uns mal hinten im Wald gehen. Ich zeige dir was ganz Tolles. Ja, du lachst. Schlingel. Du lachst, ja, ja. Wie hieß das Mädel? Wie sie hieß? Wie mit Vornamen, ja. Ach so, ich dachte schon. Nein, nicht vergessen. Nee, um Gottes Willen, Sabine hieß. Sabine. Ja. Und sagte sie, ja, was denn? Ich sag, ich zeige dir ein ganz tolles Spiel. Ja. Da sagte sie, ja, da hat sie mich gefragt, ist das schöner als dies? Also ich weiß, kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, was das für ein Spiel war. Hast du gesagt, natürlich. Ich sag, ja, logisch. Ich sag, das ist viel schöner. Und er sagt, ja, hast du das denn schon gespielt? Ich sag, nee, das habe ich auch noch nicht gespielt. Ja. Und auf jeden Fall soweit, so gut. Sie ist da mitgegangen. Sabinchen war überzeugt und neugierig. Sabinchen war überzeugt. Und jetzt ging es auch noch weiter. Das war auch überhaupt kein Problem. Dann habe ich ihr versucht, das Küssen beizubringen, was ich selber nicht konnte. Aber sie hat es irgendwie noch schlechter gemacht, dass sie gesagt hat, du musst einfach nur O sagen, dann klappt das. So habe ich das dann auch gesehen. Und das hat also dann auch geklappt. Ja. So, und dann ich habe ihr so die Hose runtergezogen. Sie hat auch nichts gesagt. Ich habe mir auch die Hose runtergezogen. Ich habe auch, ich sag mal, wie sagt man, sag du mal, das, wenn man du warst erregt ist, ja. Richtig, genau, super. So, ich war halt auch erregt und ich habe auch versucht, ich sag mal, geschlechtsverkehrt zu machen. Also du wusstest den technischen Vorgang, wusstest du? Den wusste ich ja gar nicht. Ach, du wusstest den gar nicht? Den habe ich nur erahnt. Ach so, weil ich habe es ja nie gesehen. Ich habe nur gewusst, da wird irgendwas gemacht. Ich wusste aber ja nicht, was gemacht wurde. Also ich habe einfach versucht, irgendwas zu machen. So, und jetzt ging das da so 5 Minuten, bis ich schon Schmerzen hatte und dann dachte ich so bei mir, okay, das kann doch nicht sein. Was können die Leute denn daran so schön finden, dass alle nur immer reden, du musst mit einer Frau ins Bett gehen und so weiter und so fort. Und so, also auf jeden Fall nach 5 oder 10 Minuten, weiß ich jetzt nicht mehr genau, habe ich dann aufgegeben, habe gesagt, pass auf, das Spiel ist doch nicht so schön. Und hat es auch akzeptiert, sie fand es auch nicht so toll, aber ist auch gar nichts passiert, ist überhaupt nichts passiert. So, wir uns verabschiedet und jetzt bin ich da bestimmt eine gute Woche, bin ich, sag ich mal, durch die Gegend gerannt und ich hatte so ein bisschen Schmerzen, weil das war irgendwie, das war auch so ein Überdruck irgendwie. Also ich habe da keinen Orgasmus bekommen, das ging auch gar nicht. Also aber der Druck war da, es war schon, ein Druck war irgendwo da, ich wusste jetzt nur nicht woher. So, da habe ich sie nochmal getroffen. Ich sagte zu ihr, Mensch, was hast du gemacht, ey? Ich sagte, du hast was kaputt gemacht. Das ist nicht normal. Ich wusste jetzt gar nicht, was da passiert ist. Und da war sie auch total verlegen. Auf jeden Fall so weit, so gut. Nie wieder drüber gesprochen. Mhm. Mädel aus den Augen verloren. Mhm. Dann hatte ich halt mit 15 Jahren halt, hatte ich dann auch, ich sag mal, eine Freundin gehabt. Mehr oder weniger Freundin gehabt. Auf jeden Fall hat sie mich nach Hause eingeladen. Wir hatten dann auch Petting gemacht und da hat sie auch, wir waren nicht ausgezogen, auch so sommerliche Klamotten halt, kurze Hose, sie ihr Röckchen, hat sie halt auch einen Orgasmus, also sie hat einen Orgasmus bekommen erst und dann ich auch. Und dann habe ich zum ersten Mal gespürt, dass da war ich total baff. Ich dachte, Kerl, was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Ach, da hast du auch zum ersten Mal dich selbst erlebt, dass du einen Orgasmus bekommen hast. Ja, genau, das war total komisch, aber ich habe es noch nie erlebt. Ich hab gedacht, Mit 15, ja. Also, weil onaniert habe ich eigentlich nicht, also beim besten Willen nicht. Da ist dir erst klar geworden, was du bei Sabinchen falsch gemacht hast. Richtig, damals. Und da habe ich erst verstanden, was daran alles so schön sein war. Ja. Dann habe ich es dann halt begriffen. Also eine ganz frühe Erfahrung mit 12 Jahren, die ersten Gehversuche. Ein Versuch, genau, also und dann mit 15. Weil ich wollte einfach wissen, was da so schön dran sein sollte. Und ja gut, da bin ich halt nicht auf den Grund gekommen. Das habe ich einfach nicht begriffen. Und dann mit 15 ist klar, dann hatte man so seine erste Mofa und so, so durch die Gegend. Aber ich entnehme auch deinen Erfahrungen, die du jetzt gerade geschildert hast, dass du durchaus auch dafür bist, dass auch ganz junge Leute ihre Erfahrungen machen sollten, wenn ihnen der Sinn danach steht. Genau, ich denke, sie sollen es versuchen. Mhm. Soll jeder so seine Erfahrungen machen und soll versuchen, das Beste draus zu machen. Wichtig finde ich nur, wenn die Leute so jung sind, dass sie dann gleichaltrig auf jeden Fall sind. Richtig, genau. Also. So war es ja bei uns auch. Ist ja jetzt nicht so, was ich nicht so gut finde, und das habe ich jetzt auch, ich komme übrigens auch bei dir aus der Nähe. Ich glaube, du kommst aus Gummersbach. Ich komme da auch so aus der Ecke. Will ich jetzt nicht unbedingt sagen, woher, ist ja auch egal. Ja. Was ich nicht so gut finde, ich habe jetzt vor kurzem, ich sag mal, ich wohne jetzt hier in Köln, habe ich einen Freund kennengelernt. Oder was heißt Freund kennengelernt? Es ist nicht mein Freund. Mhm. Ich habe gehört, der ist auch um die, ich glaube, 25 oder 29 Jahre alt. Und der ist mit einem Mädchen zusammen, die ist 14. Mhm. Das ist natürlich beim besten Willen. Nee, ich finde es nicht so gut. Mhm. So, und die Kleine, also für mich ist das eine Kleine, die hat jetzt die Schule abgebrochen, mehr oder weniger, weil sie jetzt einen auf Mutter spielt, weil sie ist auch schon schwanger. Mhm. Also okay, das ist ja so eine andere Geschichte wieder. Genau. Ich habe deine Meinung jetzt erfahren und deine Geschichte auch. Und danke für deinen Anruf, Andreas. Ja. Darf ich dir eben noch sagen, wann ich das erste Mal richtig Geschlechtsverkehr hatte? Ja, bitte. Schnell. So, und das war mit 17 und das war im Bordell. Aha. Das war in Frankfurt, kann ich mich noch erinnern. Aber das war nicht so toll. Da habe ich zum ersten Mal, da habe ich wirklich... Warum bist du ins Bordell gegangen mit 17? Ja, mit Freunden damals. Mit Freunden, die hatten mich doch eingeladen. Die sagten, traust du dich nicht. Und also, die Reihenfolge, Sabinchen, richtig, dann Petting mit 15 und mit 17 Bordell. Das erste Mal richtig dann halt... das ist eine Karriere. Ja, das ist... Also war nicht so toll, ist klar. Da kann man nicht stolz drauf Andreas, danke für deinen Anruf. Okay, tschüss. Markus, 22. Ja, Hallöchen. Hallöchen. Ja, ich habe zum Thema angerufen eben... Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Thema ist ja zu jung für Sex und die erste Liebe. Genau. Was, was möchtest du dich äußern? Ja, ich meine, ich bin gerade in meiner ersten großen Liebe. Mhm. Und die läuft jetzt 19,5 Monate schon. Mhm. Und das ist auch deine erste sexuelle Erfahrung, jetzt die du machst, ja? Ja, die habe ich letztes Jahr im Oktober gehabt. Mhm. Wollte ich mir, ich sag jetzt mal fast, selber zum Geburtstag schenken. Aha. Und dann habe ich dann kläglich versagt. Versagt hast du? Ja. Warum? Wie kam? Erzähl mal. Ja, ich habe, also wir haben erstmal ein bisschen rumgeschmust und so. Und dann ausgezogen und gestreichelt und so. Mhm. Und auch total nervös gewesen. Mhm. Und, ja, dann. Hatte deine Freundin denn schon Erfahrungen? Oder auch die hatte schon Erfahrungen. Die hatte schon, Und dann hat sie mich eben angefasst auch. Mhm. Ich war auch schon erregt. Mhm. Und dann bin ich dann auch schon gekommen. Innerhalb von ein paar Sekunden. Ja. Und hast gedacht, scheiße, das war's so ungefähr. Ja, und dann, ich meine, ist man immer noch ein bisschen erregt. Aha. Und habe ich gedacht, vielleicht klappt's ja doch noch. Mhm. Und ja, dann war ich eben über sie und hab dann gesagt, ja, und nu, wie geht's weiter? Und dann hat sie dir aber Anweisungen gegeben. Ja, so und so, mach dieses und jenes. Ja, zu lange gesagt. Bisschen nach links, bisschen rechts, nach vorne und so. Ja, genau, so ungefähr. Und dann hat's aber dann auch schon nochmal geklappt, irgendwie. Nee, dann hat's gar nicht geklappt. Dann ist er nämlich schlaff geworden. Aha. Und dann war ich fix und alle mit den Nerven, ich hab geheult sogar. habe mich, war dann vom Heulen so beschafft, dass ich mich nur noch ein bisschen angezogen habe und du Armer. Mich umgedreht habe und gepennt habe. Das war aber im Oktober letzten Jahres. Ja. Ich hoffe mal, dass bis heute einiges schon passiert ist. Ja, 7 Tage später hat es dann sieben Tage später, ja. Da war, also dann wusste ich ja schon ein bisschen, so in die Richtung muss ich hin. Und die erste Trainingsstunde war vorbei. Ja, genau. Und jetzt macht's Freude. Ja, jetzt macht's sehr viel Freude. Bereust du das jetzt? Du hast ja dann auch relativ spät angefangen, sage ich mal so mit 21, obwohl es auch okay ist, finde ich. Bereust du es, dass du erst mit 21 diesen Nein, Schritt... Nein, nicht. Nee. Wie kam das bei dir, dass du dir auch hast so lange Zeit gelassen? Ja, ich habe, also ich meine, ich bin nicht der Dreamboy, sage ich jetzt mal. Nein. Der Schwarm aller Mädchen bin ich nicht und hatte dann, das ist jetzt meine, sag ich jetzt mal, vierte Freundin und das andere waren so Woche oder 14 Tage, das höchste waren dann 2 Monate und da war auch nur so Händchen halten, rumgeknutsche. Es hat sich halt nicht so ergeben. Genau. Ja, so kann man das sagen. Jetzt hat sich aber alles ergeben und du machst Fortschritte, wahrscheinlich von Tag zu Tag wirst du besser und es wird besser. Ja, weiß ich nicht, also möchte ich nicht selber beurteilen. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin, Markus. Alles Gute. Kann ich meine Freundin noch schnell grüßen? Ja, ja. Die Ramona. Ramona, ich liebe dich. Ja, wunderbar. Tschüss, Markus. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich noch den Martin und der ist 43. Hallo, Domian. Martin. Ja, ich möchte mit dir über ein Thema reden. Ich bin alleinerziehender Vater, bin 43 Jahre alt und habe 2 Töchter. Und seit 1990 erziehe ich die alleine. Und jetzt war es so, meine Jüngste war 16. Und kurz danach hat sie mich gebeten, ob sie nicht die Pille haben kann. Und ja, wenn man alleinerziehend ist, ohne Mutter, fällt diese Entscheidung halt erstmal etwas schwer. Ne? Und wie hast du dich entschieden? Ich habe natürlich ja gesagt. Ja. Ne? Und ich habe sie halt gebeten, zu einer Frauenärztin zu gehen und mit ihr das abzuklären. Dann hat sie eine Pille genommen, die hat sich dann als nicht so wirkungsvoll, doch wirkungsvoll, aber nicht so... hat sie nicht so gut vertragen, dann hat sie jetzt eine andere Sorte genommen. Ist interessant, dass du bist jetzt der zum ersten Mal ein Elternteil, das sich heute Abend hier bei mir meldet. Ja. Nun ist 16 Jahre ist ja nun wirklich ein passables Alter, finde ich, dafür. Wie hättest du, das haben wir vorhin schon ein paar Mal angesprochen, wie hättest du dich denn verhalten, wenn sie mit 13 dich gefragt hätte? Oh, ich glaube, da hätte ich versucht zu bremsen. Obwohl ich in ihrer Jugend nie gebremst habe. Also die haben auch schon ihre ersten Erfahrungen mit 10 oder so gemacht mit anderen Kindern. Da kriegt man halt mit, dass die im Kinderzimmer da rumtoben und alle nackig sind und dies und das probieren. Und ach, da gab es dann auch schon richtige sexuelle kleine Erfahrungen. Das kriegt man als Erwachsene halt mit, was die da rumspielen. Und da habe ich nicht eingegriffen, weil ich meinte, sie sollen so früh wie möglich ihre Erfahrungen machen. Und ich meine auch, das hatte sich bewährt, denn ich kenne andere Mädchen in ihrem Alter, die dann schon irgendwie wilder auf die Piste gehen, weil sie früh ziemlich früh gebremst wurden, glaube ich. Und da die beiden sich ganz gut austoben konnten, haben sie dann doch... Wie alt ist die andere eigentlich? Die andere ist 18. Die andere ist 18. Und die hat noch gar keinen Freund. Die hat noch gar keinen Freund. Die brauchte ich jetzt auch nicht mehr zu fragen, ob sie die Pille nehmen darf. Ne? Ach, um Gottes Willen, nein. Hast du denn mit den Mädels auch, als sie noch sehr viel jünger waren, 6, 7 waren, also auch schon immer sehr offen auch über Sexualität gesprochen? Ja. Aber das macht sich wahrscheinlich dann auch bezahlt, ne? Dass man wenn die Kinder älter werden, dann weniger verkrampft sind und man ist ganz locker. Ne? Das ist halt ein ganz normales Thema. Und das war uns von Anfang auch unser, beziehungsweise dann mein Ziel, eben dieses Thema so locker wie möglich zu behandeln, damit später nicht irgendwelche Komplikationen auftreten. Und gut, dass sie dich jetzt auch gefragt hat, ne? Nicht, dass sie irgendwelche Heimlichkeiten macht und dann irgendwie in Schwierigkeiten gerät. Genau. Macht es schön, mit dir gesprochen zu haben. Darf ich noch ganz kurz was sagen? Ja. Ich grüße alle Leute in Aarau. Okay, alles klar, gebombt. Macht alles Gute, tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Meine Lieben, in der Technik Hans-Jürgen Wilde. Morgen haben wir eine ganz offene Sendung für alle eure Themen. Aber wir sind morgen nicht im Fernsehen. Wir sind morgen nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio zu empfangen. Radio1Live.1 Uhr. Und wie immer könnt ihr ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage den Radio-Zuhörern bis morgen und den Fernsehzuschauern bis zur Nacht Montag auf Dienstag nach dem Wochenende. Alles Gute, bis dahin. Ciao.